Good morning and the third wonderful, happy and bright good morning. Guten Morgen und noch einen dritten wunderbaren, fröhlichen und strahlenden guten Morgen. Here we have been told yesterday, as we were talking about, that if you want to have fellowship with one another, we have to walk in light. Gestern sprachen wir darüber, dass, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben wollen, wir im Licht wandeln müssen. We had such a beautiful experience once at our very first EPS. Bei unserer allerersten EPS hatten wir eine so schöne Erfahrung. That every single student opened their hearts and confessed the things that they were struggling with. Jeder einzelne Schüler öffnete sein Herz und bekannte die Dinge, mit denen er zu kämpfen hatte. And then nobody was judging or condemning one another, but everybody was praying for one another. Niemand verurteilte oder verdammte den anderen, sondern alle beteten füreinander. And it was just such a beautiful moment. Es war so ein schöner Moment. And I remember God said to me, this is what I want my church to be like. Ich erinnere mich, dass Gott zu mir sagte, so möchte ich, dass meine Gemeinde ist. Nobody hides anything and walk in darkness. Niemand verbirgt etwas oder wandelt in der Dunkelheit. Everybody walks in the light and brings his secret struggles to the open. Jeder wandelt im Licht und bringt seine geheimen Kämpfe ans Licht. And then my children do what the Bible says, love covers a multitude of sin. Und dann tun meine Kinder das, was die Bibel sagt. Liebe deckt eine Vielzahl von Sünden zu. And then the Lord said, but because my children don't cover a multitude of sin, but always judge each other. Und der Herr fuhr fort, doch weil meine Kinder nicht eine Vielzahl von Sünden zudecken, sondern sich immer gegenseitig verurteilen, that's why my children always live in darkness and hide their sins. Leben sie immer in der Finsternis und verbergen ihre Sünden. And I thought, this is such a sad thing. Ich fand das so traurig. Think about it, there's an impossibility, the Bible says, to have true koinonia with one another if we walk in the darkness. Denk darüber nach. Die Bibel sagt, dass es unmöglich ist, eine wahre Koinonia miteinander zu haben, wenn wir in der Finsternis wandeln. I'm the person that I just love the whole idea about walking in the light with one another, being real, being honest. Ich persönlich liebe die Idee, miteinander im Licht zu wandeln, aufrichtig und ehrlich zu sein. When people screw up, when they mess up, when they fail, they come to me, that's fine. I will love them, I will forgive them, I will cover their sin and I will embrace them. Wenn Menschen Fehler machen, missbauen und scheitern und zu mir kommen, ist das in Ordnung. Ich werde sie lieben, ich werde ihnen vergeben, ich werde ihre Sünden zudecken und sie umarmen. I will do absolutely everything that I can to restore them. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie wiederherzustellen. But if there is people who will always have so many hidden things, hidden agendas, you never quite know what's going on in their lives. How can you have real fellowship? It doesn't work. Doch wenn Menschen immer viele verborgene Dinge und verborgene Absichten haben und man nie genau weiß, was in ihrem Leben vor sich geht, wie kann man dann echte Gemeinschaft haben? Das funktioniert nicht. But I tell the people who walk with me, look, if you mess up, just come and tell me. Don't try to excuse things or justify yourself. Just tell me. Ich sage den Menschen, die mit mir unterwegs sind, wenn du Mist baust, komm einfach zu mir und sag es mir. Versuche nicht, Dinge zu entschuldigen oder dich zu rechtfertigen. Sag es mir einfach. I will forgive. We have fellowship. Everything will be fine. Ich werde dir vergeben. Wir werden Gemeinschaft haben. Alles wird gut. And this obviously is not only the teaching of the Bible, this is the heart of God. Das ist offensichtlich nicht nur die Lehre der Bibel, sondern auch das Herz Gottes. The more you walk in light with people, the deeper the fellowship will be. Je mehr man im Licht mit Menschen wandelt, desto tiefer wird die Gemeinschaft sein. In the Brazilian culture, this is very hard to teach people. Menschen in der brasilianischen Kultur ist das nur sehr schwer beizubringen. And I will tell you in which context. Ich sage dir auch, in welchem Zusammenhang. Because when people do something wrong or they make a mistake, they're afraid to tell me as the founder and the president of Brazilian Kids Care, for instance. Wenn Menschen zum Beispiel etwas falsch machen oder einen Fehler begehen, haben sie Angst, es mir als Gründer und Präsident von Brazilian Kids Care zu sagen. They say, oh no, my goodness, we can't tell Reinhard. What's he gonna do? We can't tell him. Sie sagen, oh nein, meine Güte, wir können es Reinhard nicht sagen. Was wird er tun? Wir können es ihm nicht erzählen. But you know, God has given me a really good belly. Aber Gott hat mir einen wirklich guten Bauch gegeben. How many times they tried to hide things from me and my belly said something and I call them and say, hey, tell me, what's going on? I have a feeling about this and the other. They said, oh no, not again. Oft versuchen sie Dinge von mir zu verbergen, aber ich fühle es in meinem Bauch. Also rufe ich sie an und sage, hallo. Sag mir, was ist los? ich habe da so ein Gefühl bei dieser und jener Sache. Und sie antworten, oh nein, nicht schon wieder. I tell people, why don't we just walk in real, honest fellowship with one another and live in the light? Ich sage den Leuten, warum pflegen wir nicht einfach echte, ehrliche Gemeinschaft miteinander und leben im Licht? I have some people that I walk with, we have total honest and open relationships and it's such a beautiful a depth of fellowship. Mit einigen der Leute, mit denen ich zusammen auf dem Weg bin, habe ich eine total ehrliche und offene Beziehung. Es ist so eine schöne und tiefgehende Gemeinschaft. This is what the church needs to learn. Das ist es, was die Gemeinde lernen muss. But look, John keeps telling, it doesn't just say if we walk in the light we have true fellowship. Aber Johannes geht noch weiter und sagt nicht nur, dass wir wahre Gemeinschaft haben, wenn wir im Licht wandeln. He says, and the blood of Jesus, his son, continually cleanses us from all sin. Er fügt hinzu, und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns fortwährend von aller Sünde. If the blood of Jesus continuously cleanses us from all sin, then why are we worried and why are we trying to hide sin? Wenn das Blut Jesu uns fortwährend von aller Sünde reinigt, warum machen wir uns dann Sorgen und versuchen, Sünde zu verbergen? Could it be that we actually do not believe in the power of the blood? Könnte es sein, dass wir eigentlich nicht an die Kraft des Blutes glauben? Could it be that we believe much more in the power of the accuser than in the power of the blood? Könnte es sein, dass wir viel mehr an die Kraft des Anklägers glauben als an die Kraft des Blutes? Could it be that it's been so normal for us to listen to the voice of the accuser and join his voice than actually to listen to the voice of the blood? Könnte es sein, dass es für uns so normal ist, auf die Stimme des Anklägers zu hören und uns seiner Stimme anzuschließen, anstatt tatsächlich auf die Stimme des Blutes zu hören? Think about it, my friend. Denk darüber nach, mein Freund. If the blood of Jesus truly cleanses us from every single sin, wenn das Blut Jesu uns wirklich von jeder einzelnen Sünde reinwäscht, then why do we have to hide sin? Warum müssen wir dann Sünde verbergen? It's much better to completely wipe it out than to hide it. Es ist viel besser, sie vollständig auszulöschen, als sie zu verbergen. Because hiding it doesn't mean it's gone, it means it's still here, just not everybody can see it. Verbergen bedeutet nämlich nicht, dass sie weg ist, sondern dass sie noch da ist, nur sieht sie nicht jeder. But cleansing from every sin, wiping it totally out, is the best solution we have for sin. Aber die Reinigung von jeder Sünde, das vollständige Auslöschen, ist die beste Lösung, die wir für Sünde haben. I really believe that Jesus is raising up a church that's going to live this. Ich glaube wirklich, dass Jesus eine Gemeinde erweckt, die dies leben wird. A church that lives in total freedom from the power of sin because they live honestly and live in the light. Eine Gemeinde, die in völliger Freiheit von der Kraft der Sünde lebt, weil sie ehrlich und im Licht lebt. Now let me give you a little revelation here that I'm not sure if you ever actually thought about this. Ich möchte dir hier eine kleine Offenbarung geben, über die du vielleicht noch nie nachgedacht hast. You see, here in the ninth verse, the Apostle John says, or at least the Passion Bible says, hier in Vers 9 sagt der Apostel Johannes, oder zumindest die Passion-Übersetzung, that the blood of Jesus continually cleanses us from all sin. Dass das Blut Jesu uns fortwährend von aller Sünde reinigt. And most English versions say something like the blood of Jesus cleanses us from sin. Die meisten englischen Versionen sagen so etwas wie das Blut Jesu reinigt uns von der Sünde. I have good news for you. Ich habe gute Nachrichten für dich. The word cleanses is not in the original, it's cleansed. Im griechischen Original steht nicht reinigt, sondern hat gereinigt. It's in the past tense. Es steht in der Vergangenheitsform. So since the blood of Jesus cleansed me from every single sin and righteousness, why do we still have such a deep need to hide things? Da das Blut Jesu uns von jeder einzelnen Sünde und Ungerechtigkeit gereinigt hat, warum haben wir dann immer noch das tiefe Bedürfnis, Dinge zu verbergen? It's making true and deep and intimate fellowship impossible. Das macht wahre, tiefe und innige Gemeinschaft unmöglich. See you guys tomorrow. Bis morgen.